Auf einem Schweizer Bahnhof hören Sie folgende Durchsage. Achtung, Achtung! Der Nahverkehrsschnellzug von Zürich nach Bern steht auf Gleis 4. Planmäßige Abfahrt 19.50 Uhr. Die Reisenden werden gebeten, einzusteigen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Sie hören jetzt den Text noch einmal.